Alle Kreise in Südkorea bekritteln den Versuch der südkoreanischen Behörden, die verbrecherische Entführung der DVJK-Bürgerinnen zu verschleiern. Am 16. Mai besuchten die Rechtsanwälte der Versammlung der Rechtsanwälte für demokratische Gesellschaft in Südkorea das Zentrum für Schutz der Flüchtlinge von Nordkorea und hielten dort eine Pressekonferenz zum Protest gegen die gemeine Verheimlichung der verbrecherischen Massenentführung durch die Behörden ab. Sie bemerkten dabei, dass sie von der Regierung die Entschädigung für die Verletzung der Rechte der Rechtsanwälte verlangen und sich für die Klärung der Wahrheit dieses Vorfalls bemühen werden. Das Südliche Komitee für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni veröffentlichte am 17. Mai eine Erklärung, in der es die schnelle Klärung der Wahrheit des Falls der Massenentführung verlangte. Am gleichen Tag entlarvte die südkoreanische Zeitung Hangyore, dass das Zentrum für Schutz der Flüchtlinge von Nordkorea, in dem die DVJK-Bürgerinnen eingekerkert sein sollten, die Nachfolgeschaft des zentralen gemeinsamen Zeitungszentrums, fabriziert im Jahr 2008 durch das Informationsamt sei. Hier seien viele Vorfälle, wie der Fall des Beamtenspions der Stadt Seoul, manipuliert worden.